15 Uhr bis 17.30 Uhr angekündigt. Das wollte ich auch voll durchziehen. Naja, Pausen gibt es auch. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen das Problem, dass wir das nicht alles schaffen. Ich habe hier gerade schon einen Reader verteilt. Also vielleicht mal erstmal innerlich. Es geht darum, dass außerhalb unseres Zusammenhangs inzwischen Krisenerklärungen auftauchen, die mit unserem ja kompatibel sind. Also insofern, als die Krise da nicht mehr erklärt wird durch das aus dem Ruder gelaufene Finanzkapital, sondern schon ein Zusammenhang hergestellt wird zur Produktivkraftentwicklung und der Tatsache, dass die Arbeit mehr und mehr aus dem Produktionsprozess verschwindet und da zumindest eine Ahnung auftaucht, dass das mit dem Kapitalismus nicht zusammengehen kann, weil der halt auch Arbeit auch angewiesen ist. So, das ist fremdes Terrain erstmal und das wollte ich mit euch mal angucken. Ich bin da selber auch noch gar nicht fertig. Also ich habe hier noch nicht alles überlegt, was man dazu vielleicht sagen kann. Und insofern war die Vorstellung, ich habe diesen Reader mit Zitaten aus diesen Bereichen hier an euch verteilt. Ihr habt alle einen, das müsste eigentlich reichen. Ich habe 80 Stück drucken lassen. Und wollte die Zitate einfach mal durchgehen und gut, zu dem kann man dann diskutieren auch, aber das ist als Programm einfach viel zu viel für eine Veranstaltung. Da könnte man sich zwei mit ausfüllen. Ich werde also da jetzt so eine Auswahl treffen, also nur einige Zitate genauer angucken, andere kurz referieren. Ansonsten Diskussionen sind natürlich jederzeit erwünscht, so wie das in den beiden anderen Vorträgen vorher auch war. Es gibt diese beiden Bereiche, das ist einmal so Umfeld der Piratenpartei, die Piratenpartei gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber das Umfeld schon. Also Chaos Computer Club gehört dazu oder Informatik eigentlich allgemeiner. Da hatte ich zwei Bücher angegeben. Das eine ist dies hier, Arbeitsfrei, Konstanze Kurz, Frank Rieger, Untertitel Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Und ein weiteres Buch von Ludger Ebersmann, Projekt Postkapitalismus. Das gibt es nur als E-Book, das ist hier drin, aber kann ich jetzt nicht vorführen. Und dann ist mir während der Vorbereitung noch das Buch von Derek Mirifken in die Hand gekommen, das Heinz Gess gestern auch schon erwähnt hatte, die Null-Grenzkostengesellschaft. Das passt dazu. So, aus allen dreien habe ich hier Zitate im ersten Teil. Der zweite Teil bezieht sich auf das Umfeld der Linken, bestehen allerdings nur aus einer Person, das ist Manfred Sohn. Der ist immer noch nicht, der war eigentlich angekündigt, der Seminar. Er ist nicht da, nee. Also wenn er da gewesen wäre, hätte ich den Schwerpunkt stärker noch auf dieses Buch gelegt, weil das wäre von selbst gekommen. Weil er sich mit Sicherheit gegen die Kritik, die ich da vorzubringen habe, gewehrt hätte. Dann hätte es wenigstens ein ordentliches Hauenstechen gegeben. Ja, so schon. Also es ist schon ein interessantes Buch. Es kommt aber aus einer anderen Ecke. Und es gibt ein paar Verknüpfungen also zu diesem Informatik zu der Schiene, aber nur wenige. Der Titel von mir ist Am Epochenbruch heißt es. Varianten und Endlichkeit des Kapitalismus. Und dann gibt es, das ist sehr auffällig, ein Defizit, das beide haben, nämlich, dass sie irgendwie mit von den real existierenden Individuen, die ja wahnsinnig geprägt sind, abstrahieren. Die kommen irgendwie nicht vor. Es gibt Transformationskonzepte, also wie schaffen wir das, den Übergang in die vom Kapitalismus in die neue Gesellschaft zu schaffen, aber diese Subjekte kommen nicht wirklich vor. In dem Piratenumfeld eigentlich gar nicht und in dem Buch von Manfred Sohn eher rudimentär. Also es gibt da zwar revolutionäre Subjekte, aber man rechnet nicht mit den Ideologien, die sich da ja ganz offensichtlich verbreiten. So, ich beginne jetzt mal mit den Zitaten aus der Informatik-Ecke. Dazu muss man sagen, dass die Informatiker oder auch Informatikerinnen, soweit es sie gibt, das war lange Zeit nicht der Fall, schon sehr lange die gesellschaftlichen Folgen gesehen haben, die Automaten, die sie da produzieren, haben würden. Ich beginne hier mit einem Zitat, das stammt aus dem Jahr 1948. Da gab es diese Dinge eigentlich alle noch nicht. Das stammt von Norbert Wiener aus seinem Klassiker Kybernetik. Also das Buch ist 1948 zum ersten Mal erschienen. Das lese ich vielleicht mal komplett vor, das ist das Zitat 1. Lange vor Nagasaki und dem öffentlichen Bekanntwerden der Atombombe kam es mir vor, als ob wir hier in der Gegenwart einer anderen sozialen Macht waren, die unerhörten Einfluss zum Guten oder Bösen hin hatte. Die automatische Fabrik und das Fließband ohne menschliche Bedienung sind nur so weit von uns entfernt, wie unser Wille fehlt, ein ebenso großes Maß von Anstrengung in ihre Konstruktion zu setzen, wie zum Beispiel in die Entwicklung der Radartechnik im Zweiten Weltkrieg. Ich habe gesagt, dass diese neue Entwicklung unbegrenzte Möglichkeiten zum Guten und Bösen hin hat. Auf der einen Seite bedingt sie im bildlichen Sinne die Vorherrschaft der Maschinen, ein sehr direktes und durchaus nicht bildliches Problem. Gibt der menschlichen Gattung eine neue und sehr nützliche Ansammlung mechanischer Sklaven, die ihre Arbeit verrichten. Solche mechanische Arbeit hat viele von den wirtschaftlichen Eigenschaften von Sklavenarbeit, obgleich sie nicht wie die Sklavenarbeit die direkten demoralisierenden Wirkungen menschlicher Grausamkeit einschließt. Jede Arbeit jedoch, die die Möglichkeiten des Wettbewerbs mit Sklavenarbeit zulässt, nimmt die Bedingungen der Sklavenarbeit an und ist im Wesentlichen Sklavenarbeit. Schlüsselwort dieser Feststellung ist Wettbewerb. Es kann sehr wohl für die Menschheit gut sein, Maschinen zu besitzen, die sie von der Notwendigkeit niedriger und unangenehmer Aufgaben befreien, oder es kann auch nicht gut sein, ich weiß es nicht. Es kann nicht gut sein, diese neuen Kräfteverhältnisse in den Begriffen des Marktes abzuschätzen, des Geldes, das sie verdienen. Also hier, der Norbert Wiener hat keinen Zug zu Marx, aber hier deutet sich doch an, dass ihm das bewusst ist, dass das irgendwie was mit Kapitalismus zu tun hat, in welcher Weise sich diese Maschinen auswirken. Weiter im Text. Ich kann vielleicht den historischen Hintergrund der gegenwärtigen Situation erläutern, wenn ich sage, dass die erste industrielle Revolution, die Revolution der finsteren satanischen Fabriken, die Entwertung des menschlichen Armes durch die Konkurrenz der Maschinerie war. Es gibt keinen Stundenlohn eines US-Erdarbeiters, der niedrig genug wäre, mit der Arbeit eines Dampfschaufelbaggers zu konkurrieren. Die moderne industrielle Revolution ist in ähnlicher Weise dazu bestimmt, das menschliche Gehirn zu entwerten, wenigstens in seinen einfacheren und mehr routinemäßigen Entscheidungen. Natürlich, gerade wie der gelernte Zimmermann, der gelernte Mechaniker, der gelernte Schneider in gewissem Grade die erste industrielle Revolution überlebt haben, kann der erfahrene Wissenschaftler und der erfahrene Verwaltungsbeamte die zweite überlegen. Wenn man sich jedoch die zweite Revolution abgeschlossen denkt, hat das durchschnittliche menschliche Wesen mit mittelmäßigen oder noch geringeren Kenntnissen nicht zu verkaufen, was für irgendjemanden das Geld wert wäre. Die Antwort ist natürlich, dass wir eine Gesellschaft haben müssen, die auf menschliche Werte gegründet ist und nicht auf Kaufen und Verkaufen. Um diese Gesellschaft zu erreichen, brauchen wir eine Menge von Planungen und Kämpfen, die, wenn es zum Besten verläuft, sich auf der Ebene von Ideen abspielen. Und wenn nicht, wer weiß wie. Also dafür, dass das 1948 geschrieben wurde, muss man erstmal sagen, dass das ziemlich hellsichtig war. Es fehlte Rückgriff auf Marx insofern, oder was da fehlt, ist ein Bewusstsein für die Rolle der Arbeit als Substanz des Kapitals. Ne? Also er beschreibt hier diese Probleme als Probleme derjenigen, die überflüssig werden, aber er sieht nicht, dass das auch für die kapitalistische Gesellschaft als Ganze problematisch ist. Also dass der Kapitalismus so eigentlich gar nicht mehr weiter funktionieren kann. Ein interessanter Aspekt, der da in dem Buch auch nochmal an anderer Stelle genannt wird, ist der Hinweis auf Sklavenarbeit. Also er sagt, Maschinen ersetzen Sklavenarbeit. Und man könnte das ein bisschen weiterdenken. Sie würden in einer Sklavenhaltergesellschaft, in der also die Sklaven den stofflichen Reichtum produzieren, für die Sklavenhalter, die ihn dann verbrauchen, in einer solchen, wo es aber abstrakten Reichtum nicht gäbe, also kein den fetischistischen Selbstzweck aus Geld mehr Geld zu machen, in einer solchen Gesellschaft wären diese Maschinen unproblematisch. Denn die Sklaven könnten dann einfach durch die Maschinen ersetzt werden und selber an dem stofflichen Reichtum, den die Maschinen produzieren, teilhaben. In einer Gesellschaft mit freien Lohnarbeitern ist das aber anders. Wenn die nämlich davon leben, dass sie für den Markt produzieren und den abstrakten Reichtum vermehren, ist das überflüssig werden ein Problem. So, noch ein anderer Aspekt, wie gesagt, 1948 geschrieben, der Wiener scheint mit einer schnelleren Entwicklung gerechnet zu haben, und es ist vielleicht ganz interessant, mal darüber nachzudenken, warum das so lange gedauert hat. Die Gründe sind sowohl ökonomischer als auch technischer Art. Einmal spricht er hier in dem Zusammenhang von der zweiten industriellen Revolution. Tatsächlich würde man heute sagen, das war die dritte. Die zweite ist erstmal die Entwicklung des Fließband, Massenproduktion, auch verbunden mit Massenkonsum. Die bereitete sich gerade erst aus. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass diese zweite industrielle Revolution im Grunde eine Vorbereitung für den Einsatz von Maschinen war, insoweit als die Produktion standardisiert wurde und also Arbeitsabläufe praktisch automatisch, wenn auch noch von Menschen durchgeführt wurden. Weiter Punkt, der Wiener war eher Mathematiker als Ingenieur, das heißt, er hat Konzepte gemacht, ohne sich um die Hardware zu kümmern. Tatsächlich ist dann erst durch die Verdrängung der Elektronenröhren, ich habe als Schüler, so 1963, 64, Radios gebastelt und da hatten wir immer noch diese Röhren und keine Transistoren. Erst durch die Transistoren und die damit verbundene Möglichkeit der Miniaturisierung sind die Computer dann konnten immer leistungsfähiger werden und immer komplexer. Und für die Produktion war das dann erst ab Ende der 1960er Jahre relevant. Ich weiß nicht, ob man davon Zufall sprechen kann oder ob das in einem Zusammenhang gibt, aber der Beginn der Mikroelektronik fällt im Grunde mit dem Ende des Fordismus zusammen. Da gibt es aber, glaube ich, keine nicht unbedingt Ursache-Wirkungsbeziehung. Kann man darüber diskutieren. Ja, der dritte Punkt für die Verzögerung, und der ist nach wie vor relevant, ist die Konkurrenz von Menschen und Maschinen. Arbeit wird nur dann im Kapitalismus durch Maschinen ersetzt, wenn das rentabel ist. Also nehmen wir mal an, ich habe als Kleinunternehmer 10 Arbeiterinnen und es gibt eine Maschine, die deren Arbeit machen kann, wobei nur noch eine Arbeiterin übrig bleibt, die Maschine beaufsichtigt. Dann mache ich das natürlich nur, wenn diese Maschine billiger ist als die neuen Arbeiterinnen, die ich dadurch einspare. So, nehmen wir mal an, die Kosten, also Maschine, Anschaffung plus Unterhalt, so viel wie der Lohn für die neuen Arbeiterinnen. Nehmen wir mal an, die kostet 8. So, dann könnte ich das machen, aber ich könnte dann natürlich auch meinen 10 Arbeiterinnen sagen, verzichtet doch, wenn ihr eure Arbeitsplätze erhalten wollt, auf 20% eures Lohns, dann dürft ihr sie behalten. Ja, dann bezahle ich ja nur noch 80% des Lohnpreises, weniger als wenn ich mir die Maschine anschaffe. Und das ist dann auch tatsächlich passiert in den Jahren, auch seit 1970. Das ist im Grunde schon eine Krisenfolge gewesen. Wird von manchen Autoren auch als Gegenargument gegen die Krisenerklärung, die, also die verbunden ist mit der mikroelektronischen Revolution genannt. Du hast, ihr seid da so schnell, da breitet sich das doch gar nicht aus. Der Produktivitätsfortschritt hat sich gar nicht beschleunigt durch diese Maschinen. Das ist aber passiert durch diese gegenläufigen Effekte, weil seit es diese Konkurrenz gibt, gibt es Lohndrückerei und Auslagerung von Arbeitsplätzen in Hungerlohnländer. Und das hat natürlich zu Verzögerungen geführt. Das wird dann von manchen, Rainer Trampert ist der neueste Autor in diesem Zusammenhang, als Indiz für die Fitness der kapitalistischen Produktionsweise genannt, weil er sagt, es hat noch nie so viel Arbeit gegeben wie bisher. Aber es ist Arbeit, die ersetzt werden könnte, also wenn sie denn nicht zu Hungerlöhnen betrieben würde. Und für die, also wenn man sozusagen die Wert- und Mehrwertmasse anguckt, die da produziert wird, die ist im Grunde so klein, wie sie wäre, wenn diese vielen Arbeiter im Wesentlichen durch Maschinen ersetzt würden. Ja, und die Entwicklung geht natürlich weiter, und damit menschliche Arbeit mit Maschinen weiterhin konkurrieren kann, müssen die Löhne immer weiter abgesenkt werden, und das kann auf Dauer natürlich gar nicht gehen. Also diesen Wettlauf kann die menschliche Arbeit nicht gewinnen. Das wird dann auch in diesem Buch deutlich von Konstanze Kurz und Frank Rieder, das ich aber nur ganz kurz besprechen will, und zwar deswegen, weil es unergiebig ist im Hinblick auf die gesellschaftlichen Folgen dessen, was da technisch passiert. Es ist aber interessant, erstmal als technische Beschreibung, also da stehen mit Sicherheit Dinge drin, die man so als Nicht-Fachmensch nicht weiß. Das ist in zwei Teile geteilt. Im ersten, das ist überschrieben vom Bauern zum Brot, da geht es im Wesentlichen um Landwirtschaft und Umfeld, was da alles automatisiert ist. Das ist vielleicht nicht ganz zufällig. Ich hatte mal für einen früheren Vortrag so Statistiken rausgekramt, und da ist es so, dass in der Zeit von 1970 bis 2008 in der BRD, also früher alte, dann ab 90 die neue, die Produktivität, also das wird dann da immer gemessen in realer Bruttowertschöpfung je Arbeitsstunde, sich in der Landwirtschaft etwa versechsfacht hat, in der Industrieproduktion ohne Bau etwa verdreifacht. Also in der Landwirtschaft ist es ganz extrem, was da an Automatisierung passiert ist. Also es gibt riesige Landwirtschaftsgüter, da haben früher 120 Leute gearbeitet, und jetzt sind es noch zwei mit einem riesigen Maschinenpark. Die Rationalisierung betrifft dann aber auch nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Maschinen, die dort eingesetzt werden. Das ist auch Teil dieses Abschnitts hier, wo Mähdrescher geboren werden, heißt der Abschnitt hier. Es wird einfach beschrieben, mit wie wenig Arbeit solche Maschinen hergestellt werden können. Der zweite Teil, ich lese mal kurz, heißt in die Zukunft der Arbeit. Ich lese einfach mal die fünf Kapitel vor. Autos ohne Fahrer ist vielleicht bekannt. Von der Fernsteuerung zur Autonomie, Telepräsenz und Drohnen. Also mit Telepräsenz ist auch nicht nur Drohnen gemeint, sondern, ne, also das heißt, die Maschine arbeitet vor Ort, und dahinter steht jemand, der beobachtet sozusagen, was sie tut. Ein anderer Anwendungsbereich ist die Chirurgie. Da werden ja immer kleinere Maschinen in den menschlichen Körper reingelassen, und der Chirurg sitzt eigentlich nur noch am Bildschirm und steuert ihn. Dann ganz wesentlich, Roboter bauen Roboter. Also man könnte ja immer sagen, solange wir Maschinen einsetzen, braucht es immer noch Arbeit, um die Maschinen zu produzieren. Aber die Zeiten könnten demnächst auch vorbei sein. Also selbst reproduzierende Maschinen sind wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Gut, dann steht ja noch die freundlichen Maschinen am Horizont. Damit sind so Service-Dienstleistungsroboter gemeint. Da gibt es auch schon welche, die Altenbetreuung machen. Also wie menschlich das dann noch ist. Aber viele Leute finden das angenehmer als unter Druck stehendes Pflegepersonal. Das ist eine Erfahrung, die da gemacht wird. und schließlich die Automatisierung des Geistes. Darum geht es um die Ersetzung menschlicher Denkleistung und Entscheidung durch Algorithmen. Betroffen davon sind Sachbearbeiter, aber auch das gesamte mittlere Management und das, was man so Normalwissenschaft nennt. Also die tägliche Routine in den Labors. Es gibt Studien, das ist jetzt nicht dieses Buch, nach denen schon jetzt jeder zweite US-Arbeitsplatz durch Maschinen ersetzbar ist und Prognosen, die damit rechnen, dass das bis zum Jahr 2025, also 10 Jahre, auch umgesetzt wird. Und weitergerechnet liege dann die Arbeitslosigkeit in den USA bei 75%. Das sind natürlich verrückte Prognosen, weil die einfach auf den Bestehenden, von den Bestehenden ausgehen und so hochrechnen, als wenn das Bestehende so bleiben könnte, wie es ist, wenn das passiert. Aber gut, es zeigt, sagen wir, in welcher Lage sich die Arbeit befindet. So, was die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung betrifft, da möchte ich mal die Zitate aus diesem Buch übergehen, weil die relativ dürftig sind. Also das liegt daran, dass sie über den Kapitalismus nicht hinaus denken wollen oder können. Es geht da im Grunde immer nur um rein betriebswirtschaftliche Überlegungen, also so auch Überlegungen zur Selbstoptimierung. Was kann ich tun, um noch einer der wenigen zu sein, die den Arbeitsplatz behalten? Gut, wie gesagt, ich übergehe das mal und gehe dann gleich zum nächsten Autor über, also Ludger Ebersmann, Projekt Postkapitalismus, unter Titel Blueprint für die nächste Gesellschaft. Das ist nur als E-Book bei Telepolis für 4,50 Euro erschienen. Also habe ich hier drin. Er hat auch keinen, also wer sich da auskennt, keinen Kopierschutz. Man kann das also beliebig dann auch weiterverbreiten, wenn man möchte. In den Blogs dort bei Telepolis ist Der schreibt auch noch andere Beiträge, der Ebersmann dort, ist mal so kommentiert worden, endlich mal einer, der es wagt, eine Utopie zu formulieren. Und das ist es tatsächlich. Allerdings handelt es sich um eine Utopie, die zwar über den Kapitalismus hinausweist, oder jedenfalls den Anspruch hat, aber ohne Kapitalismuskritik auskommt. Und dazu gucken wir uns mal das erste Zitat an. Wenn langsam so viel von allem hergestellt, produziert, verkauft und gekauft ist, dass das Produzieren und Kaufen allmählich entweder weniger Sinn oder weniger Freude macht oder beides. Und wenn in den Fabriken langsam so viele Maschinen an der Arbeit sind, so wenige Menschen, dass es immer schwieriger wird für die Maschinen, für die Menschen zu diesem guten Job zu kommen, der das nötige Geld zum Einkaufen aufs Konto bringt, dann tauchen bisher ganz unbekannte Schwierigkeiten auf. Man bläst offenbar etwas dem Kapitalismus Sand ins Getriebe. Das ist im Grunde die ganze Krisenerklärung, die er hat. Ja, es passt zu dem, was wir erzählen, nur es bewegt sich natürlich total an der kapitalistischen Oberfläche. Also von Wert oder so ist nicht die Rede und davon weiß er auch nicht. Aber immerhin, also das ist schon mehr als in dem Buch hier, weil da wird eigentlich nicht gesehen, dass nicht nur die Leute, sondern auch der Kapitalismus ein Problem hat. Er sieht das immerhin, auch wenn er das nur damit erklärt, dass die Leute nicht mehr kaufen können, wenn sie ihre Arbeit verlieren. So, was passiert dann? Ganz genau weiß das offenbar so recht noch niemand. Während aber nun viele sitzen und sich den Kopf zerbrechen, wie es weitergehen kann mit dem Kapitalismus, mit dem Euro und dem Dollar und dem Öl und dem Klima, hat der Kapitalismus ganz im Verborgenen und sehr klein und unscheinbar den Keim von etwas ganz Neuem in sich zum Treiben gebracht. Er bringt etwas hervor, er liegt in den Wehen sozusagen. In Zukunft wird der Reichtum nicht mehr zentral in riesengroßen Fabriken und weit beherrschenden Konzernen hergestellt, sondern dezentral, ganz nah beim Konsumenten, der Regie des Konsumenten und auch mit dem eigenen Geld des Konsumenten. Geld ist also immer noch da. Denn der Konsument wird auch Produzent und die Grenzen und die Trennung von Kapital und Arbeit werden sich auflösen. Reichtum besteht in Zukunft aus gerade so vielen Dingen und Gütern, wie ein Mensch oder ein Haushalt gerne besitzen, benutzen und konsumieren möchte. Und nicht etwa aus endlosen, gigantischen Geldmengen, die am Ende keinen anderen Zweck mehr verfolgen und realisieren können, als einfach immer nur noch weiter zu wachsen. Also da deutet sich immerhin so dieser fetischistische Selbstzweck des Kapitalismus an, den er da auch kritisch sieht. Aber das gleich der nächste Absatz gibt das im Grunde wieder auf. Der Kapitalismus ist ein Kapitel, das sich nun langsam seinem Ende zuneigt. Es hat rund 2,5 Jahrhunderte gedauert. Auf das Kapitel kann die Menschheit eigentlich stolz sein. Alles, was in dieser Epoche erreicht werden konnte, ist erreicht worden, auch wenn es nicht immer leicht war und viele Opfer gebracht werden mussten. Als es anfing, gab es auch schrecklich viel Unruhe und Ungewissheit und man hat die im Sterben liegende Welt der Alten betrauert, die Welt der guten Könige und Aristokraten, der Gutsherren und der Handwerkszünfte. Aber die neue Welt kam mit Macht und ließ sich von niemandem aufhalten. Wenn die Zeit reif ist und die Menschheit bereit, neue vor ihr liegende Aufgaben zu lösen, wird sie sich diese Aufgabe stellen. Schauen wir also an, was der Plan ist. Es gibt ein Blueprint. Gut, da ist im Grunde das ganze Konzept schon drin, was der Ebersmann verfolgt. Also man sieht vielleicht auch schon, dass das ja also mit den Menschen wenig zu tun hat, sondern dass da irgendwie die Produktivkräfte selber dafür sorgen, dass der Kapitalismus überwunden wird. Er beruft sich dabei auf ein Marx-Zitat, das ist das Zitat Nummer 5. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist. Und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft ausgebrütet sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen wurden. Ebersmann interpretiert das so, dass die Entwicklung der Produktivkräfte automatisch zu höheren Produktionsverhältnissen führt. Und sein Buch besteht in der Masse, im Innern, also das habe ich hier gar nicht zitiert, zum größten Teil in einer Erzählung der Geschichte. Und zwar geht das los mit der Entstehung des Lebens, über die Primaten, die Jäger und Sammler und den Ackerbau und so weiter, bis schließlich zum späten Kapitalismus, der in seinem Schoß die materiellen Existenzbedingungen für die nächste Gesellschaft ausbrütet. Das handelt sich hier um die bekannte Geschichte einer permanenten Höherentwicklung, des Fortschritts also, von der bedauerlichen Ausnahme des Mittelalters einmal abgesehen, das kommt ja auch immer vor. Und zwar passiert das dadurch, dass die Menschen immer wieder neue Erfindungen machen, ihre gesellschaftliche Organisationsform dann den neuen Gegebenheiten anpassen. Also so, jetzt haben wir Ackerbau, dann müssen wir uns auch anders organisieren, als wir das vorher gemacht haben als Jäger und Sammler. Und dabei eigentlich immer die gleichen bleiben. Also von, dass die Menschen selber geprägt sind durch die Verhältnisse, das kommt nicht vor. Irgendwie. Und das durchzieht auch das Ganze, es gibt da ständig Bezüge, auch wenn man da noch in der Steinzeit ist, zur Moderne. Es springt immer so hin und her. Das geht natürlich auch nur, weil er sich die Steinzeitmenschen irgendwie als verhinderte moderne Menschen vorstellt. Und von Fetischverhältnissen ist natürlich schon gar keine Rede. Also insgesamt wimmelt es da auch nur so von Anachronismen und dadurch, dass moderne Verhältnisse, Wirtschaft, Staat, Arbeit, Politik, frühere Verhältnisse umstandslos angewendet werden. Also das ist bekannt, also hier ist es besonders extrem, weil gut, er ist von Haus aus Informatiker und dilettiert hier wirklich in der Geschichtswissenschaft. Könnte einfach beiseite geschoben werden. Es hat allerdings schon, und zwar ziemlich schwerwiegende Konsequenzen für die von Ebersmann entwickelte Utopie. Telepolis, in der Thomas Konitz ja auch viel veröffentlicht. Und Ebers nimmt hier Bezug auf einen Text von ihm. Er sagt da, also Zitat weg ist das, Thomas Konitz beschreibt einmal mehr die Symptome des Endes des wirtschaftlichen Wachstums und einige seiner denkwürdigen publizistischen Begleiterscheinungen und entdeckt schließlich auch die Spurenelemente von etwas Neuem, nicht-kapitalistischem, in der sich entwickelnden digitalen Wissensallmende. Dann kommt das Zitat von dem Text von Thomas. Während er aber glaubt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, er, also Thomas Kronitsch, aber glaubt, diese müsse in einem bewussten transformatorischen Akt in die analoge Welt treten, geht es darum, die digitale Wissensallmende aus dem Bereich der zweidimensionalen Informationsproduktion in den der dreidimensionalen Dingeproduktion zu erweitern. Dann kann man digital repräsentierte und von überprivaten Produktionssystemen digital hergestellte Dinge anfassen und benutzen und unter Umständen sogar auch essen. Der 3D-Drucker wird es also bringen. Ja, der kommt gleich. Nein, aber wesentlich ist hier das Wörtchen Stadt. Also wenn er sagen würde, diese neuen Maschinen, die da am Horizont auftauchen, könnten helfen beim Übergang oder würden ihn erleichtern, das wäre ja was anderes. Aber er sagt, während er aber glaubt und so weiter, eine bewusste Überwindung des Kapitalismus, geht es darum, also das Wörtchen Stadt steht hier gar nicht, aber es ist eine Alternative, ne? Aber man muss einfach nur diese Dinge in die Welt setzen, dann passiert das praktisch von alleine. Also er kann eigentlich auch gar nicht auf die Idee kommen, kapitalistische Kategorien müssen bewusst überwunden werden, weil er selber gar kein Bewusstsein für diese Kategorien hat. Ne, also im Grunde war die Welt immer gleich, nur die Erfindungen haben sich verändert. Also danach geht es einfach darum, das Open-Source-Konzept von der Software auf die Dingeproduktion zu erweitern und dann läuft alles von allein. Das ist natürlich eine bloße Verlängerung des Fetischismus, was ihm auch nicht auffallen kann, weil er von Fetischverhältnissen nichts weiß. Und auch davon nicht, dass wir als bürgerliche Subjekte von den kapitalistischen Verhältnissen tief geprägt sind, was für andere Leute, früheren Menschen nicht in der Weise gilt, und das betrifft auch besonders dieses Allmende-Konzept. Das ist eine vorkapitalistische Einrichtung, die durch den Kapitalismus zerstört worden ist. Und natürlich sind auch die, also Menschen, die dieses Konzept noch kannten, anders geprägt als solche, die das nicht haben. So, im Zitat 7, das gehe ich jetzt aber noch ganz kurz durch, wird dann genauer erklärt, wie sich die Open-Source-Idee da auf die Dingeproduktion erweitern lässt. Also 3D-Drucker ist da das Stichwort. Wobei man das nicht zu eng sehen sollte. Also jetzt diese eine Maschine, die das macht, sondern sozusagen als Konzept. Er beschreibt das dann erst also Bestandteil der digitalen Fabrikation. Unterscheidet dann also additive Fertigung und subtraktive. Additiv heißt, da kommt tröpfchenweise immer mehr Masse zusammen und baut dann daraus irgendwas. Und subtraktiv, da hat man einen Block und schneidet was raus. So, der letzte Absatz in dem Zitat, der ist vielleicht noch interessant, sollte jedenfalls so eine universelle Fabrikationsmaschine eines Tages tatsächlich das Licht der Welt erblickt haben. Also dabei deutlich, dass es die noch nicht gibt. Er meint aber wirklich eine Maschine, die man irgendwie hat, da in seinem Haus und da auf Knopfdruck stellt die her, was man möchte. So. Also das wäre sowas, diese universelle Fabrikationsmaschine. Man muss natürlich die Materialien irgendwie haben, die man dann da reinsteckt. Na gut, also wenn die das Licht der Welt erblickt haben, wird man mit Fug und Recht auch von ihr behaupten können, dass damit eine Maschine auf der Bildfläche erschienen ist, auf die die Welt gewartet hat. Denn besser als mit Hilfe einer solchen universellen, am Ort des Konsums benutzbaren Maschine, kann eine Ökonomie ihre Aufgabe nicht erfüllen. Sie erstellen für jeden Konsumenten genau das Produkt, das er gern nutzen will, nicht mehr und nicht weniger. Sie tut dies direkt im eigenen Haushalt, im eigenen Eukos, auf eine hoffentlich sehr ressourceneffiziente Weise. Er bezieht sich da immer gern auf Aristoteles. Wenn er von Ökonomie redet, meint er den Haushalt, also daher kommt das Wort ja, Eukos. Also was wir Ökonomie nennen, heißt bei Aristoteles ja Klimatistik. Ja, genau. Und das Wort benutzt er auch als gegen, also das, was zu überwinden ist. Ach so, dann Zitat 8, da ist noch, da sieht man nochmal sozusagen die fetischistischen Vorstellungen ganz gut. Und zwar der erste Absatz. Offensichtlich ist einer derartigen universellen, am Ort des Konsums verwendbaren Maschine die Selbstversorgung das natürliche nächstliegende Prinzip. Eine Verwendung zur Produktion von Waren zum Vertrieb auf Märkten würde eher nur ausnahmsweise sinnvoll sein können. Das war in der Phase der Industrialisierung eben genau umgekehrt. Ein Fabrikant konnte sich zwar auch gegen die Regel aus seiner Fabrikation für den Eigenbedarf bedienen, aber die ganze komplexe und teure Fabrikationsanlage, die Firma mit ihrem gesamten Auftreten am Markt, ihre Marke und ihre Vertriebsstrukturen, macht nur dann Sinn, wenn sie in möglichst großen Mengen ihre Produktion mit Gewinn an Märkten absetzen kann. Jetzt kommt's. Eine Industriefabrik produziert natürlicherweise Waren, während diese universelle Kleinfabrik natürlicherweise Güter, Werte zum eigenen Verzehr und Gebrauch des Produzenten herstellt. Und Gebrauchswerte. Also da kommt plötzlich Natur ins Spiel. Also eine Fabrik produziert natürlicherweise, Kapitalismus als Naturverhältnis, Waren und diese neue Maschine, also da wird sozusagen das alte Naturverhältnis Kapitalismus durch ein neues ersetzt. Die neuen Maschinen produzieren dann natürlicherweise keine Waren mehr, sondern Güter zum Verbrauch. Also hier wird ziemlich eindeutig das, was bewusstes menschliches Handeln erfordert, nämlich die Überwindung der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, an einen Maschinenpark delegiert. Und wie der das dann hinkriegen soll, bleibt selbstverständlich im Dunkeln. Es wird eben einfach nur mit Natur argumentiert. Was man sagen kann, ist sicher, dass sich eine solche Maschine, wenn sie denn kommen kann, die Güter ohne Arbeit produzieren kann, krisenverschärfend auswirken muss, im Kapitalismus, das ist klar, weil die Mehrwertproduktion immer schwieriger wird. Nur für den hier angenommenen Automatismus zum Guten spricht eigentlich so gut wie nichts. Letztlich reduziert sich das Transformationskonzept, was er hier vorstellt, dann auch aufs bloße Wünschen. Das wird im Zitat 9 ganz deutlich. Er sagt dazu, wo die Technik es erlaubt, wäre nichts vernünftiger und vorausschauender als Wirtschaftskreisläufe aus der marktorganisierten und kapitalertragsorientierten Produktion in lokale, gebrauchsorientierte Strukturen zu überführen. Es wäre nichts vernünftiger, aber wie unterstellt er, dass die Veränderung irgendwie einer Vernunft folgen. Das ist natürlich im Kapitalismus eine ziemlich verrückte Annahme. Ja, und dann im zweiten Abschnitt, da wird das irgendwann skurril. Also die Aufgabe ist sozusagen, diese neuen technischen Maschinen dann auch herzustellen. Da in der Mitte steht, diese neuen technischen Möglichkeiten werden ein zusätzliches und machtvolles Mittel an die Hand geben, die Welt in diesem Sinne tatkräftig und nachhaltig zu verändern und die Entwicklung mit Macht in eine neue Richtung zu lenken. Und die müssen ja nur noch geschaffen werden. Das wird noch ein gewaltiger Haufen Arbeit. Und da lässt sich noch richtiges Geld verdienen. Ja, das ist einfach irre. Am Ende soll ja die Abschaffung von Ware und Geld stehen und offenbar traut er seiner eigenen Motivation da nicht und setzt auf die einzige, die wir innerhalb des Kapitalismus haben, nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Dabei lassen wir es vielleicht. Ich habe, bevor wir diesen Teil zum Abschluss bringen, möchte ich jetzt noch auf das Buch von, oder ein Zitat aus dem Buch von Jeremy Rifkin kommen. Der schlägt in dieselbe Kerbe, hat auch eine etwas andere Terminologie. Also das Buch heißt die Null-Grenzkosten-Gesellschaft, das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus. Null-Grenzkosten bedeutet, dass zusätzliche Dinge sich kostenlos oder fast kostenlos herstellen lassen. Also so ähnlich wie bei einer CD, also wo was drauf ist, ein Programm oder Musik oder so. Die eigentlichen Kosten sind der Inhalt der CD, aber die Kopie einer weiteren CD kostet vergleichsweise nichts. Und Rifkin sieht die Entwicklung dahingehend, dass eigentlich nur noch solche Art von Dingen produziert werden. Also dass die Produktion auch von allem anderen, also diese Art von Kosten produziert. Also man braucht Kosten am Anfang und für die Maschine, die den Rest dann herstellt. Und dann kostet das eigentlich alles nichts mehr. Und das würde, wenn das wirklich umfassend ist, also wenn das nicht nur Einzelbereiche wären, tatsächlich Profite wohl mehr oder weniger unmöglich machen, weshalb er den Kapitalismus auf dem Rückzug sieht. Was er stattdessen heraufziehen sieht, beschreibt er durch diese beiden Stichworte, also erstens Internet der Dinge und zweitens kollaboratives Gemeingut oder auch kollaborative Commons. Wieso er kollaborativ sein, ist mir unklar. Das erinnert immer so an Kollaborateur. Das ist ja irgendwie keine positive Assoziation. Aber gut, ist jetzt nicht so wichtig. Ja, da sagt er also ein neues, Zitat 10 ist das jetzt, ein neues Wirtschaftssystem, die kollaborativen Commons, betritt die ökonomische Weltbühne. Sie sind das erste neue ökonomische Paradigma seit dem Aufkommen von Kapitalismus und Sozialismus im frühen 19. Jahrhundert, das tatsächlich Wurzeln zu fassen vermag. Und sie bringen einen grundlegenden Wandel in der Organisation unseres Wirtschaftslebens, der sowohl die Möglichkeiten einer drastischen Verringerung der Einkommenskluft als auch einer Demokratisierung der Weltwirtschaft und die Chancen zum Aufbau einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft in Aussicht stellt. Ja, im nächsten Abschnitt spricht er davon, der Abenddämmerung der kapitalistischen Ära. Im dritten Absatz wird das Internet der Dinge vorgestellt. Also die Vorstellung ist die, dass sozusagen also jeder da in diesem Netz sitzt und im Grunde auf Knopfdruck sich eben nicht nur Daten runterladen kann, sondern auch Dinge. Das beschreibt er hier etwas genauer und gut, ich kann das nicht beurteilen, wie realistisch das ist oder wie weitgehend man damit tatsächlich rechnen kann. Wir nehmen das mal so hin. Also es geht ja hier immer mehr um die Frage, was folgt daraus gesellschaftlich? Im nächsten Absatz spricht er dann von einer Ära nahezu kostenloser Güter- und Dienstleistungen. So, und die letzten beiden Abschnitte lese ich vielleicht nochmal vor, weil er sagt, im Grunde gibt es sie schon, die kollaborativen Commons. Sie haben bereits jetzt eine tiefgreifende Wirkung auf das Wirtschaftsleben. Märkte beginnen Netzwerken zu weichen, Eigentum wird zunehmend weniger wichtig als Zugang zu dem, was benötigt wird, Eigennutz und wird gemildert durch kollaborative Interessen. Und der traditionelle Traum, es vom armen Schlucker zum Millionär zu bringen, wird ersetzt durch den neuen Traum von einer nachhaltigen Lebensqualität. Da sich in der kommenden Ära eine neue Generation zunehmend mit diesem Kollaboratismus identifizieren wird, werden sowohl der Kapitalismus als auch der Sozialismus ihren einst beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft verlieren. Die jungen Kollaboratisten borgen sich die Kardinaltugenden von Kapitalisten und Sozialisten und eliminieren dabei das auf Zentralisation ausgerichtete Wesen sowohl des freien Marktes als auch des bürokratischen Staates. Ich kommentiere es da nochmal. Aber vielleicht noch der letzte Absatz. Auch wenn der Markt kapitalistischer Prägung wohl kaum verschwinden wird, Er wird nicht länger ausschließlich die ökonomische Agenda der zivilisierten Welt definieren. Natürlich wird es immer Güter und Dienstleistungen geben, deren Grenzkosten hoch genug sind, um ihren Austausch auf dem Markt zu rechtfertigen, sowie genügend Profit, um eine Rendite auf Investitionen zu garantieren. In einer Welt jedoch, in der immer mehr Dinge so gut wie kostenlos sind, wird soziales Kapital eine weit bedeutendere Rolle spielen als Finanzkapital und das Wirtschaftsleben wird sich zunehmend in den kollaborativen Commons abspielen. Komm an, Tränen. Also, einmal kann man erstmal feststellen, dass Rifkin sich anders als Evermann darüber klar ist, dass eine Transformation aus dem Kapitalismus heraus ohne Bewusstseinswandel nicht möglich ist. Er spricht ja davon. Dennoch propagiert er keine bewusste Überwindung des Kapitalismus, sondern eher eine schleichende durch die Hintertür, indem er einfach sagt, gut, diese neuen Techniken werden schon für einen Bewusstseinswandel führen und sie haben schon dazu geführt. Die Frage ist, welche Bewusstseinsprozesse diese Entwicklung, wenn sie denn funktioniert, tatsächlich auswirkt. Das ist ja überhaupt nicht untersucht. Und dass die jungen Kollaboratisten, von denen er da spricht, jetzt schon die besseren Menschen sind, das mag ich nicht so recht glauben. Ich kenne ein paar von denen. Aber irgendwie setzt er die Hoffnung darauf. Das hängt von den Träumen ab. Hä? Ich finde ja nur, dass das von den Träumen abhängt. Ja. Ja, also, achso, von so Lebenszielen. Ja, ja, gut. Okay. Nicht von Bewusstsein. Ja, ich bin da nicht so sicher. Also. Von gut, ein weiterer Punkt ist hier, das betrifft jetzt beide. Das Transformationsmodell, was hier vorgestellt wird oder hier propagiert wird, das orientiert sich an der Art und Weise, wie der Kapitalismus sich innerhalb der feudalen Gesellschaft ausgebreitet hat oder jedenfalls den Vorstellungen davon, wie er das gemacht hat und sich schließlich von innen heraus aufgezehrt. Also er hat sich sozusagen auch irgendwie im Kleinen begonnen und ist dann immer weiter gewachsen innerhalb dieser Gesellschaften und schließlich gab es sie nicht mehr. Nicht? Also die kapitalistischen Anteile wuchsen immer und die Subsistenzwirtschaft irgendwie schrumpften. Und irgendwann war alles Kapitalismus. Und die Idee hier ist, dass das jetzt genauso funktionieren soll im nächsten Schritt. Also das haut nicht hin. Und zwar deswegen, also es wird ja hier immer gesagt, es wird weiterhin Bereiche geben, die lassen sich nur kapitalistisch organisieren und die sind auch notwendig für die gesellschaftliche Reproduktion. Und deswegen gibt es dann immer den einen kapitalistischen Sektor und dann den Commons-Sektor und der kapitalistische Sektor soll nach und nach schrumpfen. Und das ist der Punkt, wo es nicht hinhaut. Kapitalismus kann nicht schrumpfen. Kapitalismus muss wachsen oder er kollabiert. Was natürlich, wenn man ihm stofflich notwendige Aufgaben gibt, eine Katastrophe wäre. So. Deswegen haut also dieses ganze Modell nicht hin und das hat natürlich wesentlich damit zu tun, dass die Leute nie darüber nachgedacht haben, wie Kapitalismus eigentlich funktioniert, wie das hier propagieren. Ein weiteres Problem hier betrifft dann auch den Staat. Der wird sich irgendwie immer so vorgestellt, dass er unabhängig vom Kapitalismus funktioniert. Tatsächlich kann der natürlich ohne gelingende Wertverwertung seine Funktion nicht mehr ausüben. Und die Schrumpfungsprozesse des kapitalistischen Sektors werden ganz automatisch dazu Failed States führen. Und was dort passiert, das ist ja jetzt schon doof. Es kommt ja noch was dazu, dass der ja quasi steril von dem anderen getrennt auf einer ganz anderen Ebene funktionieren müsste, der mit dem Staat nichts zu tun hat, der mit der Ökonomie an sich auch nichts zu tun hat, sonst unterliegt er ja gleichzeitig wieder der Gesetzmäßigkeit des kapitalistischen Wirtschaftens. Ja, ja. Ja gut, das ist schon die Vorstellung, also jenseits von Markt und Staat haben wir die ja, der Punkt, dass sich das sozusagen, dieses langsame Ausbreiten und gleichzeitig Schrumpfen des kapitalistischen Sektors und notwendigerweise, aber das denken sie da auch nicht mit, des Staates. Das kann natürlich nicht funktionieren. So, ich bin jetzt am Ende des ersten Teils, der sich hier auf diese Informatik-Schiene bezieht. Das wäre jetzt ein sinnvoller Zeitpunkt für einen Break. Aber also jetzt hättet ihr nochmal Gelegenheit, eure Kommentare dazu abzuliefern. Anschließend machen wir dann eine Pause und dann mache ich da mit dem Manfred Gelegenheit. Nur eine ganz kleine Anmerkung. Mich hat vorhin gewundert, dass du dieses Zitat von Marx so kommentarlos übergangen hast. Dem Vorwort zur, ich glaube, es ist nicht Einleitung, sondern Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt, glaube ich, Vorwort, dieses viel Zitierte, wo diese ganze sogenannte materialistische Geschichtsauffassung in wenigen Sätzen dargelegt wird, wo man doch vom heutigen Standpunkt sagen muss, dass das so ziemlich die allerproblematischsten Sätze sind, die der Marx jemals formuliert hat, weil sie genau das, was er am Kapitalismus beobachtet hat, dann transhistorisch gewendet hat und dadurch ganz im Sinne einer sozusagen materialistisch gewendeten positiven, affirmativen hegelischen Geschichtsmetaphysik dann gedreht hat. Und das ist also der Marx, auf den sich gerade die sonst nichts mit ihm zu tun haben, immer noch mit Vorliebe berufen. Ja, das ist auch das einzige Marx-Zitat, auf das sich Ebersmann bezieht. Und es ist kein Wunder, dass es gerade dieses ist. Also das ist auch fein. Nein, er hat von dem auch, was Marx Werk insgesamt ein sehr, sagen wir mal, bürgerliches Verständnis. Also das, was man in der Schule so über Marx erzählt, das erzählt er nach. Diese Sachen von Wenn aber keine Effekte da sind, die das beweisen, dann wird einfach Progress passieren. Ich mache das mal so. Der Kapitalismus wird vom Profitkapitalismus zum Renditekapitalismus, also Bodenrendite. Energierendite wird wahnsinnig steigen. Denn auch wenn man 3D-Router hat, braucht man Energie, man braucht Öl, Gas, man braucht Stoffe, die Lizenzen. Und die Folge wird sein, dass dass die Bodenrendite enorm steigt, dass Leute Boden kaufen. Übrigens ist das in Bewegung in der Galle, die zweite Leute, die jetzt stehen im Boden, dass wir jedenfalls mit dieser Bewegung zu tun haben. Der zweite Folge wird sein, dass diese Maschinerie vermietet wird. Also die haben die zwar im Haus stehen, aber gegen die Miete, und der die Sachen vermietet, zieht daraus sozusagen eine Bodenrendite, also eine Rendite, das geht aber nicht, also die Mehrwertproduktion. Und was auch denn die Folge sein wird, die ganzen Sachen müssen Programme haben. Und das wird Amazon sein, das wird Amazon sein, und das wird Google sein, und das wird viele solche Unternehmen sein, die diese Programme monopolisiert haben. Und jedes Mal, wenn sie die benutzen, müssen sie dafür was bezahlen. Und sie ziehen daraus eine Rendite. Das wird sozusagen ein Renditekapitalismus, wie wir den mal in der Phase hatten, wie im 17. Jahrhundert, als die Bodenpreise die Pächter, also Leute, die solche Güter hatten, unheimlich profitierten, und das noch gar kein industrieller Kapitalismus war, sondern eine Art, wie soll ich sagen, wo das Bodeneigentum für die Rendite eine viel wichtige Rolle spielte als das industrielle Kapital. Und kann mir nicht vorstellen, dass es im sonstigen zurückkehrt auf einen neuen industriellen Markt. Also das muss nicht so kommen. Aber wenn es keine Subjekte gibt, die diese neuen Verhältnisse anders kennen, dann wird es so kommen. Ja, in dem Zusammenhang nur eine Anmerkung noch. Man muss sich da nur mal anschauen, den Krieg, den heute die Lizenzinhaber in Gestalt der großen Medienkonzerne jetzt schon gegen all diese Raubkopierer und so weiter führen. Also das ist hat einen Umfang, und es leben also zahlreiche Anwaltskanzleien inzwischen allein von diesen Abmahnungen und dergleichen mehr. Also das ist das wird sich vermutlich dann noch ausweiten. Also Georg und dann Andreas, und dann finde ich, sollte man wirklich mal du noch, und dann in die Pause gehen. Das stimmt meines Erachtens insofern nicht, als dass nach Marx in der Rendite und die Zinsen immer Teil des gesamtgesellschaftlich erzeugten Profits, und wenn der quasi die gesamtgesellschaftlich erzeugte Mehrwert so Und wenn die zusammenbricht, dann müssen auch die Renditen zusammenbrechen. Also alles andere wäre Spekulation und das würde jetzt also quasi eine ganz andere Richtung geben. Was mir halt fehlt, sage ich mal, bei diesen Nationen am Ansetzen und vielleicht auch so ein bisschen bei der Diskussion des Herz, ich würde mal sagen, so eine Art Sozialkritik dieser technizistischen Utopien. Also, ich sage mal, die Produktion von Gebrauchswerten und am Ende eben auch diese Gebrauchswerte selber verändern sich ja mit der Technik ihrer Herstellung. Also ich habe das 3D-gedruckte Brötchen oder 3D-gedruckte Steak. Die aus dem Internet heruntergeladene Tintensemmel. Also das sind ja, sag ich mal, auch von Gebrauchswerten komplett andere Dinge, als was wir, sag ich mal, unmittelbar heute zu tun haben. Und ich denke, was halt da eben auch in diesem 3D-Drucker-Utopie immer mitschwingt, ist so, er ist einfach so die Utopie vom männlichen Mittelschichtspießer, der zu Hause sitzt und seine gesamte Produktion in so Omnipotenz und Autonomie erledigen kann, der dafür keine anderen Menschen braucht und der scheinbar halt nur quasi sich selber und weiß nicht, den Strom und das, ja, keine Ahnung, das blaue und grüne Pulver, aus dem die Brötchen zusammengesetzt werden, halt quasi ja, irgendwie zugesteckt kriegen muss. Und ich denke, dass halt eben auch diese ganze Utopie, die ja auf dieser Technik beruhen, dann so ein ja, krass patriarchales Moment besitzen, weil sie halt eben dieses, quasi diese männliche Natur gehabt und auch vorzusetzen. Ja. Das ist Andreas. Ja. Ich denke auch, dass es sich bei dem, was der Rittgen schreibt, halt um so ein Mittelschichtsprojekt handelt, was aber trotzdem, wenn man nicht zu viel davon erwartet, durchaus Spaß machen kann. Also ich denke da an die drei Kickstarter-Projekte, die mir so ad hoc einfallen, in dem Film Alt und Zeit, weiß ich nicht, ob der hier bekannt ist. Der ist ja durchaus sehenswert und ist halt kollektiv entstanden und man kann ihn ruhig mal genießen, also finden. Weltraum-Nazis. Ja, Weltraum-Nazis. Nicht das Schlechteste. Dann, was mir als Kickstarter-Projekt noch einfällt, ist, dass man auch Schusswaffen aus dem 3D-Drucker kriegt. Da ist der Staat natürlich sehr streng hinterher. Das dann wieder kontrolliert. Und wer es drauf anlegt, der kann sich auch sein Kickstarter-Handy dann aus politisch korrekten Materialien zusammenlöten lassen. Das gibt es auch schon. Ich meine, man muss sich da nichts vormachen. Das wird alles den Kapitalismus nicht überwinden, sondern modernisieren. Und das erlaubt vor allen Dingen auch Leuten, die halt kein Geld haben, den Zugang zu Kapital. Das ist vielleicht auch dann einfach ein neues Finanzierungskonzept, was durchaus prekär lebenden Universitätsabsolventen in Zukunft das Überleben möglich machen wird. Ne? Aber das ist nicht das System überwinden. Nein, das ist auch nicht. Also ob das wirklich eine Zukunft innerhalb des Kapitalismus hat, das möchte ich auch bezweifeln, also darauf, wo Görich hingewiesen hat. Also jetzt Mehrwertproduktion selber verschwindet ja nach und nach. Und, tauchen diese Ansätze aus den genannten Gründen natürlich nicht. Aber möglicherweise gibt es ja doch einen interessanten Kern, den man positiv mal betrachten kann und wenn man mal guckt, von was für ein Potenzial steckt da drin. Wir haben ja in den letzten 200 Jahren im Zuge des Kapitalismus den Prozess gehabt, dass wir als normalen Menschen immer weniger in der Lage waren, unsere Produkte herzustellen. Allein schon dramatisch in den letzten 50 Jahren, was früher an Hausarbeit getätigt wurde und so weiter, und was heute von Maschinen gemacht wird, wo wir das einkaufen in Form von Dienstleistungen. Und wenn es jetzt einen Wechsel gibt, dass das Reich dessen, was wir selber produzieren können für uns, wieder größer wird, und sei es durch Maschinen, mit denen wir erstmal ganz primitive Dinge für uns selber wiederherstellen können, später möglicherweise in noch komplexere Dinge, dann mag es ja wirklich so sein, dass der Sektor dessen, der nicht mehr in der kapitalistischen Geldwirtschaft hergestellt und vertrieben wird, wieder wachsen kann. Dass das jetzt gleich dazu führt, dass der Kapitalismus abgeschafft wird und so weiter, das ist natürlich alles völlig übertrieben. Im Übrigen, Klammer auf, die ganze Ressourcenproblematik, die uns ja dramatisch vor der Tür steht, die ist ja auch kaum mitgedacht, weil wenn ich mir vorstelle, jeder hat seine Maschinen da zu Hause und produziert lustig seine ganzen Produkte, das stelle ich mir jetzt auch nicht sehr ressourceneffizient vor. Aber ich glaube, dass der eigentliche spannende Gedanke ist, möglicherweise, ob das nicht auch emanzipatorisches Potenzial beinhalten könnte, wenn wieder mehr selber hergestellt werden kann. Wie weit das dann reicht, müssen wir mal durchgehen. Ja. Frage, willst du wirklich noch Antoni, Heinz noch und Daniel? Ich habe ja schon gesagt, die Rendite hat beschlossen, die enorm steigen, da sind die Bedingungen, die Instrumente, also die Palette, die Palette, die Programme kann man nur bekommen von Monetaristen, massiv verfallen, aus allem, die man Rendite, das Argument, dass das kein Problem ist, weil man das den Mehrwert produziert werden muss, liegt überhaupt nicht mehr. Das stimmt. Ich habe ja nicht gesagt, dass es dann noch in der herkömmlichen Weise ein kapitalistisches System ist. Man kann mehr arbeiten, aber auch anders als über den Markt in Form des Wertes aneignen. Ja, das hat also Epochen der menschlichen Geschichte gegeben, da wurde der anders angeeignet, zum Beispiel über Sklavenarbeit, ja, und über andere Formen. Und ich habe nicht gesagt, dass das noch, dass dieser Zustand noch in Form zum Kapitalismus ist, den wir heute kennen. Ich habe auch keinen Begriff dafür. Aber auf jeden Fall ist es eine Form von Herrschaft und Ausbeutung, die dann anders funktioniert. Die schafft sich nicht von selber ab, mehr kann gar nicht behaupten. Würdest du das als eine Art Refeudalisierung ansehen oder so? Refeudalisierung. Ah ja. Na gut, da haben wir auch viel zu sagen. Ja, Daniel noch. Ja, also ich wollte das Problem, aber da kamen noch zwei Kommentare. Also der Kommentar von dem, was der Heinz gesagt hat, das klang so ein bisschen nach, naja, so einer Subsistenzwirtschaft, die da vielleicht im Zusammenhang mit dem Kapitalismus entstehen könnte und eine Option sein könnte, daraus vielleicht das Emanzipation zu machen. Subsistenzwirtschaftsfantasie, die ja wirklich gar nicht Geld ist und auch unterwegs im Moment, ich halte es für ein Problem, weil ich glaube, dass da so ein gewisser Lokalismus mit drin ist, der auch mit der logischen Verlaufsform dann hat. Aber ich wollte, was ich eigentlich sagen wollte, dass ich wollte mit Georg in dem Punkt, was so diese Sozialebene betrifft, die diese Maschinen oder eine sozialpsychologische Ebene, man muss ja fragen, warum diese Maschinen in so viel Hoffnung reingeheizt wird oder in der Fantasie steckt eigentlich dahinter, dass die Maschinen sozusagen da autopoetisch irgendwie sich da weiterentwickeln können und die Gesellschaft überwinden können. Und ich glaube, das kann man halt auf der sozialpsychologischen Ebene schon auch erklären, mit einer gewissen Verdinglichungstendenz überhaupt, was zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. Also Stichwort diese ganze Prothese-Diskurs, also wo sozusagen auch künstliche Teile in den Menschen implantiert werden, dadurch eben auch eigentlich die Grenze zwischen Mensch und Natur, genau, Cyborg von der Haraway, wo die Grenze zwischen Mensch und Natur so zerfließen. Und das halte ich dann für eine, auf einer sozialpsychologischen Ebene, für eine regressive Entwicklung, weil dadurch ja eigentlich sich nur ausdrückt, dass zwischen dem Verhältnis selber oder das gesellschaftliche Verhältnis selber völlig verdinglich wird. Nicht? Und ich glaube, das ist auch so eine Fantasie, die in dieser Hoffnung auf diese Maschinen so drin liegt. Und ich glaube, das muss man einfach auf psychischer oder psychologischen Ebene aufrollen, dass das nicht nur eine ökonomische Frage ist, sondern viel mit Fantasie und Wünschen zu tun haben. Die an sich, glaube ich, sehr destruktiv sind. Ja. Ich wollte ein bisschen auf das Ergebnis raus, und zwar auf die Frage, woher der Wunsch nach so einer Entwicklung kommt, weil es scheinen die erstmal objektiv nutzlose Maschinen zu sein. Plastik, Dinge herstellen, könnte mir jetzt eigentlich überhaupt nichts einfallen, würde das dann wirklich machen, dann vielleicht nur noch geile Plastikkarten oder so, und so die irgendwie Bleistifte applizieren oder so, weil sie keine Profit haben, was sonst kann sich für den Tisch auch nicht, weil dafür sind dann wieder zu klein und ein Auto als Zocke, wo ich weiß, es ist viel zu kompliziert. Dass sie sich selbst reproduzierende Tamagotchi herauskommen. Vorstellung, die ich mir jetzt dann trotzdem erklären kann, dass eben der Gedanke mit diesen Verhältnissen, die in den Zitaten beschrieben, verwendet wird, wäre eben quasi auch in Bezug auf den wahren Fetisch, dass da eben gerade eben auch, also eine Krise, wo die Waren ja dann eben die keine Arbeitskraft enthalten ist, dadurch, dass sich jetzt eben sie vollständig ohne Ausgaben menschliche Arbeit darstellen lassen, dass dann quasi auch nur noch die ganz allgemeine Ware, die überhaupt keine keinen Nutzen mehr hat, weil sich jetzt tatsächlich keine Dinge damit herstellen lassen, dass das aber dann auf irgendeine Art und Weise doch wieder dazu führt, dass das eben also gehypt wird, einfach, dass es irgendwas machen kann, was eigentlich nur formlose Plastik ist. Also, du kannst dann Waffen herstellen. Ja, wenn die explodieren wieder, dann ist das. Man kann aus Kunststoff schon funktionierende Schusswaffen herstellen. Ja, jetzt bin ich etwas hin und her gerissen zwischen eurem sehr erfreulichen Wunsch, immer weiter zu diskutieren. Ich wollte gerne auch dieses Buch besprechen. Und dann andererseits dem Wunsch nach einer kurzen Pause. Den Egbert Lepptüchner lasse ich jetzt noch zu. Und dann machen wir aber... Ja. Wir reden uns momentan ohne Fake nur Gebrauchswerte und über Gebrauchswerte. Ich denke mal, schon schwer sich Stühle im Kapitalismus und eine entscheidende Rolle. Bevor es nicht vielleicht ein Urlaub und vielleicht eine Bedeutung des Grundschwerts der Konzentrationsgesellschaft ins ändert, wird sich auch keine Gebrauchswerte fließen. Ja. Ausnahmsweise. Nicht befasst, also nicht intensiv damit befasst, aber diese 3D-Drucker, das wird ja hier immer so getan, als, oder auch in der Diskussion, dass das was für ein Privatgebrauch ist. Ja. Es stellt sich doch aber die Frage, weil das scheint ja dann ziemlich Absatz zu sein, also der Einsatz dieser Drucker, also für den Privatbereich. Wie das jetzt ist mit diesen 3D-Druckern irgendwie für die Güterproduktion im großen Stil. Also irgendwie, das wäre doch dann irgendwie ein weiteres Rationalisierungsmoment. Also ja. Wenn sie in Fabriken und sowas ein. Und das scheint mir irgendwie so ein wichtiger Gedanke zu sein. Ja. Doch, der ist schon angesprochen worden, aus dem Lager, hast du verpennt, ja. Ja, Thomas will auch noch was beantworten. Also jetzt bitte noch einen Moment Ruhe. Die 3D-Drucker wurden früher immer zur Herstellung von Prototypen eingesetzt, weißt du? Die sind schon üblich, immer gewesen. Prototypen wurden mit 3D-Druckern produziert. Wenn du neue Ware hergestellt hast, Modell oder sowas, dann hast du das erste Teil mit 3D-Druckern produziert. Aber es ist ökonomisch nicht rationell, das massenhaft dann alles mit 3D-Druckern zu machen. Ja? Schweineteuer immer noch. Ja, also. Immer noch schweineteuer. Ja. Das ist nicht... Ja, ja, da kann man infantile kleine Plastikteilchen machen. Viertelstunde Pause, Viertelstunde bitte, gell?